Abschnitt 5 aus Oliver Twist, Band 1, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. 12. Kapitel, in welchem für Oliver bessere Fürsorge getragen wird, als er noch in seinem ganzen Leben erfahren. Der Wagen hielt vor einem artigen Hause in einer stillen Straße nicht weit von Pentonville. Mr. Brownlow ließ Oliver sogleich zu Bett bringen und sorgte mit einem Eifer für Pflege jeder Art, der keine Grenzen kannte. Sein Schützling verfiel in ein heftiges Fieber und erwachte erst nach 8 Tagen aus einem langen und unruhigen Traume, wie es ihm deuchte. »Wo bin ich?« rief er mit schwacher Stimme. »Wer hat mich hierher gebracht?« Der Vorhang seines Bettes wurde rasch zurückgeschoben und eine mütterlich aussehende, sauber gekleidete alte Frau beugte sich über ihn und sagte: »Ruhig, mein Söhnchen, du musst dich ganz stillhalten oder wirst sonst wieder krank werden, und du hast an Todesenden gelegen, also verhalte dich ja recht ruhig.« Sie sah so freundlich und liebevoll dabei aus und strich ihm so sorglich das Haar von der Stirn zurück, dass er sich nicht enthalten konnte, seine abgezehrte Hand auf die ihrige zu legen, wenn auch unverständliche Worte gerührten Danks zu murmeln. »Was er für ein lieber Kleiner ist«, sagte sie mit Tränen in den Augen. »Wie würde sich seine Mutter freuen, wenn sie so wie ich bei ihm gesessen hätte und ihn jetzt sähe?« »Vielleicht sieht sie mich«, flüsterte Oliver und faltete seine Hände. »Vielleicht war sie bei mir, Ma'am. Es ist mir fast, als wäre sie hier gewesen.« »Das macht das Fieber, mein Kind«, bemerkte Frau Bedwin. »Kann wohl sein«, erwiderte Oliver nachdenklich, »denn der Himmel ist sehr fern und die Seligen haben es dort so gut, als dass sie an das Krankenbett eines armen Knaben herunterkommen sollten. Wenn sie es aber gewusst hat, dass ich krank war, so hat sie gewiss Mitleid mit mir gehabt, denn sie war selbst sehr krank, ehe sie starb. Aber sie mag wohl nichts von mir wissen, denn wenn sie mich hätte niederschlagen sehen, so würde sie sehr betrübt geworden sein, und ihr Gesicht war immer so froh und vergnügt, wenn ich von ihr geträumt habe.« Frau Bedwin wischte sich die Augen, brachte ihm zu trinken und ermahnte ihn abermals, ganz still zu liegen, weil er sonst wieder krank werden würde. Er schwieg daher und hielt sich vollkommen ruhig, teils weil er der guten Frau nicht ungehorsam sein wollte und andernteils weil er durch das, was er gesagt hatte, bereits vollkommen erschöpft war. Er schlief ein, und als er erwachte, stand ein Herr an seinem Bette, der seinen Puls fühlte. »Nicht wahr, mein Kind, du fühlst dich weit besser?« fragte ihn der Herr. »Ja, ich danke, Sir«, antwortete Oliver. »Das wusste ich wohl, und du bist hungrig, nicht wahr?« »Nein, Sir.« »Ja, ganz recht, du kannst auch in der Tat keinen Hunger empfinden.« »Er ist nicht hungrig, Frau Bedwin«, sagte der Herr mit sehr weiser Miene. Frau Bedwin neigte ehrfurchtsvoll den Kopf, wodurch sie andeuten zu wollen schien, dass sie den Doktor für einen äußerst gescheiten Mann hielte. Der Doktor schien vollkommen derselben Meinung zu sein. »Du bist müde, nicht wahr, mein Sohn?« sagte er. »Nein, Sir.« »Nicht?« wiederholte der Doktor. »Das freut mich, und ich dachte es wohl. Aber durstig bist du?« »Ach ja, Sir«, erwiderte Oliver. »Ganz wie ich es erwartet habe. Frau Bedwin, es ist sehr natürlich, dass er Durst fühlt. Sie können ihm ein wenig Tee mit Weißbrot ohne Butter geben. Halten Sie ihn nicht zu warm, Madam, und haben Sie Acht, dass er nicht zu kalt wird.« Frau Bedwin knickste, und der Doktor ging. Oliver schlief bald wieder ein, und als er erwachte, war es fast 12 Uhr. Frau Bedwin sagte ihm gute Nacht und überwies ihn der Pflege einer eben eingetretenen alten Frau, die in ihrem Bündel ein kleines Gebetbuch und eine große Nachtmütze mitgebracht hatte, sich an den Kamin setzte und sehr bald einschlief. Oliver wachte einige Zeit. Es herrschte eine feierliche Stille, und als er daran dachte, dass der Tod viele Tage und Nächte über seinem Bette geschwebt hätte und das Gemach auch wohl noch mit Schmerz und Wehe erfüllen könnte, begann er inbrünstig zu beten. Er versank darauf wieder in jenen festen Schlummer, den nur heitere Ruhe nach erduldeten Leiden gibt und aus welchem man nicht ohne Bedauern erwacht. Wenn er tot wäre, wer möchte aus ihm wieder aufwachen wollen zu den Mühen und Ängsten des Lebens, zu den Nöten der Gegenwart, den Sorgen um die Zukunft und zumal den trüben Erinnerungen an die Vergangenheit? Es war heller Tag, als Oliver die Augen aufschlug. Er fühlte sich heiter und froh, die Krise war überstanden und er gehörte der Welt wieder an. Nach 3 Tagen konnte er, durch Kissen gestützt, in einem Lehnstuhle sitzen. Frau Bedwin ließ ihn in ihr kleines Zimmer hinunterbringen, setzte sich zu ihm an das Feuer und fing vor Freude von Herzen zu schluchzen an. »Sie sind sehr gütig gegen mich, Ma'am«, sagte Oliver. Sie wollte nichts davon hören und bereitete ihm sorglich ein für seinen Zustand passendes Frühstück. Oliver heftete unterdessen seine Blicke auf ein ihm gerade gegenüber an der Wand hängendes Porträt. Sie wurde aufmerksam darauf. »Magst du gern Bilder leiden, mein Kleiner?« »Ich habe noch wenige gesehen, aber wie schön und liebevoll das Gesicht der Dame ist.« »Ah, die Maler machen die Damen immer hübscher, als sie sind, denn sie würden sonst keine Kundschaft haben.« Der Mann, der die Konterfeimaschine erfand, hätte vorauswissen können, dass es nichts damit wäre, denn es ist viel zu viel Ehrlichkeit dabei. Sie lachte, Oliver aber blieb ernst und fragte, »Wem stellt denn das Bild vor, Ma'am?« »Ich weiß es nicht, mein Kind, aber sicher niemand, den wir beide kennen. Es scheint dir ja erstaunlich zu gefallen.« »Ach, es ist gar zu schön«, rief Oliver aus. »Du fängst doch nicht an, dich zu fürchten«, sagte Frau Bedwin, denn sie gewahrte mit großer Verwunderung, dass Oliver das Porträt mit einer Art von Beben betrachtete. »Oh, nein, nein«, erwiderte er rasch, »aber die Augen blicken so traurig, und es ist, als wären sie gerade, wo ich sitze, auf mich geheftet. Es macht mir das Herz schlagen«, setzte er mit leiser Stimme hinzu, »als wenn es lebte und zu mir reden wollte und könnte doch nicht.« »Gott sei uns gnädig«, rief Frau Bedwin bestürzt aus, »sprich nicht so, Kind. Du musst noch sehr schwach und fieberisch sein. So, so, nun kannst du es nicht mehr sehen.« Sie drehte bei diesen Worten seinen Stuhl herum. Oliver aber sah im Geist das Bild so deutlich, als ob es ihm noch immer vor Augen hinge. Er wollte indes die gute alte Frau nicht ängstigen und lächelte ihr freundlich zu, als sie ihm seine Brühe mit Weißbrot machte. Er hatte kaum einen Löffel voll genossen, als Mr. Brownlow eintrat. Oliver sah noch sehr blass und abgezehrt aus. Er machte einen vergeblichen Versuch aufzustehen, um seinem Wohltäter zu danken, dem die Tränen in die Augen traten. »Armes Kind, armes Kind«, sagte er, »wie befindest du dich heute, mein Lieber?« »Vortrefflich, Sir«, erwiderte Oliver, »und ich bin Ihnen sehr dankbar für alle Ihre Güte.« »Gutes Kind«, sagte sein Wohltäter, erkundigte sich darauf, was ihm Frau Bedwin zur Stärkung gegeben, und bemerkte, »Brühe, pfui, ein paar Gläser Portwein würden ihm besser geschmeckt haben, nicht wahr, Tom?« »Ich heiße Oliver, Sir«, entgegnete der kleine Patient sehr verwundert. »Oliver? Wie? Oliver White?« »Nein, Sir, Twist. Oliver Twist. Kurioser Name. Warum sagtest du denn dem Richter, dass du White hießest?« »Das habe ich ihm ganz und gar nicht gesagt«, erwiderte Oliver äußerst verwundert. Dies sah einer Lüge so ähnlich, dass ihn der alte Herr etwas strenger ansah. Allein es war unmöglich, seine Aussage zu bezweifeln, denn aus allen seinen Zügen leuchtete die klarste Wahrheit hervor. Brownlow meinte, dass ein Missverständnis obwalten müsse, sein Verdacht schwand gänzlich, und doch vermochte er die Blicke von Oliver nicht abzuwenden, denn abermals drang sich die Ähnlichkeit des Knaben mit bekannten Zügen ihm auf. Oliver hob flehend die Augen zu ihm empor. »Sie sind mir doch nicht böse, Sir?« »Nein, nein, aber barmherziger Himmel, was ist das? Frau Bedwin, sehen Sie, sehen Sie!« Und während er hastig die Worte sprach, wies er nach dem Bilde über Olivers Lehnstuhle und dann auf Oliver selbst hin. Es konnte keine größere Ähnlichkeit geben, der Knabe war der Dame auf dem Bilde wie aus den Augen geschnitten. Oliver gewahrte die Ursache des plötzlichen Ausrufes seines Wohltäters nicht, der Schrecken war ihm zu viel gewesen, er war ohnmächtig geworden. 13. Kapitel, in welchem der Leser eine neue Bekanntschaft macht. Sobald der Baldoberer und Master Bates ihren Zweck erreicht hatten, alle Aufmerksamkeit von sich ab und auf Oliver zu lenken, schlüpften sie in eine Seitengasse, um eiligst nach Hause zurückzukehren. Sobald sie wieder zu Atem gekommen waren, fing Master Bates laut zu lachen an und rief sich und dem Freunde mit grenzenlosem Vergnügen die unendlich spaßhafte Szene in das Gedächtnis zurück, wie der geängstete Oliver gelaufen und überall angerannt war und wie er, Charlie Bates und der Baldoberer ihn eifrigst mitgehetzt und das Tuch in der Tasche gehabt hatten. Sein Freund unterbrach jedoch bald seinen Redefluss und warf das Bedenken auf, was Fagin sagen würde. »Was soll er sagen?« meinte Charlie. »Hm«, sagte Jack, pfiff und schnitt sehr bedeutsame Gesichter. Charlie folgte ihm nachdenklich und bald darauf langten sie zu Hause an. »Wo habt ihr den Oliver, ihr Halunken?« schnaubte der Jude, als sie eintraten. Sie schwiegen. Er fasste den Baldoberer bei der Kehle und drohte ihn zu erwürgen, wenn er nicht augenblickliche Auskunft gebe. Charlie erhob ein jammervolles Geheul, sein Freund riss sich los, ergriff ein Messer und war im Begriff, es dem Juden in die Seite zu stoßen, als die Tür geöffnet wurde und ein Vierter, gefolgt von einem knurrenden, zerbissenen Hunde, hereintrat. »Was gibt's hier zu allen Teufeln? Spitzwurme von Juden, was soll das bedeuten?« Die grobe, polternde Stimme gehörte einem vierschrötigen Manne von etwa 45 Jahren mit einem breiten Gesicht und düster grollenden Blicke an. Sein Bart war seit mehreren Tagen nicht abgenommen und sein eines Auge von einem Schlage angeschwollen, den er erst vor kurzem erhalten haben musste. Arm und Beinschellen dachte man sich bei der ganzen Erscheinung leicht hinzu. Er setzte sich gemächlich. »Was sind das hier für Sachen?« fuhr er fort. »Warum misshandelst du die Jungen, du alter, unersättlicher Filz und Pascha?« Anmerkung des Übersetzers: Pascha gleich Diebshehler. »Ich wundere mich nur, dass sie dir die Kehle nicht abschneiden, was ich unfehlbar tun würde, wenn ich in ihrer Haut steckte. Ich hätt's längst getan, wenn ich dein Lehrling wäre. Freilich, verkaufen hätte ich deinen Haut- und Knochenkadaver nicht können. Du bist so nichts gut, denn als merkwürdiges Stück von Hässlichkeit in Spiritus aufbewahrt zu werden, und sie blasen so große Gläser nicht.« »Psst, psst, Mr. Sykes«, fiel der zitternde Jude ein, »nicht so laut, nicht so laut!« »Ich will dich bemeistern. Du hast immer Teufeleien im Sinne, wenn du damit kömmst. Du weißt meinen Namen und ich werde ihm keine Unehre machen, wenn die Zeit kommt.« »Schon gut, schon gut. Also, Bill Sykes«, sagte der Jude kriechend demütig, »ihr scheint übler Laune zu sein, Bill.« Bill überhäufte ihn zur Erwiderung abermals mit Vorwürfen und Schimpfwörtern und deutete dabei auf so verdächtige Dinge hin, dass ihn Fagin angstvoll und mit einem Seitenblicke nach den beiden Knaben fragte, ob er wahnsinnig geworden wäre. Bill machte pantomimisch einen Knoten unter seinem linken Ohre, wies durch eine Kopfbewegung über seine rechte Schulter, welche Symbolik der Jude vollkommen zu verstehen schien, forderte ein Glas Branntwein und fügte die Erinnerung hinzu, es aber nicht zu vergiften. Er sagte dies scherzend, hätte er jedoch den satanischen Blick sehen können, mit welchem der Jude sich umwendete, um nach dem Schranke zu gehen, so würde ihm die Warnung keineswegs unnötig gedeucht haben. Nachdem er einige Gläser hinuntergestürzt, ließ er sich herab, die jungen Herren anzureden, was zu einem Gespräch führte, in dessen Laufe ihm Olivers Gefangennehmung umständlich und mit solchen Ausschmückungen erzählt wurde, wie sie der Baldoverer für nötig erachtete. »Ich fürchte, dass er wird etwas lähmen, wodurch wir kommen in Ungelegenheit«, bemerkte der Jude. »Sehr wahrscheinlich«, sagte Bill mit einem boshaften Greinen, »du bist verloren, Fagin.« Der Jude tat, als ob er die Unterbrechung nicht beachtet hätte, behielt Sykes scharf im Auge und fuhr fort, »ich fürchte nur, wenn mir das Handwerk gelegt würde, möcht's auch noch andern mehr gelegt werden, und dass die Geschichte ein schlechteres Ende nimmt für euch als für mich, mein Lieber.« Sykes fuhr zusammen und blickte den Juden wütend an, der jedoch die Achseln zuckend gerade vor sich hin starrte. Nach einem langen Stillschweigen sagte er mit weit leiserer Stimme, »Es muss erforscht werden, was sich auf der Polizei zugetragen hat.« Fagin nickte beifällig. »Hat er nichts ausgeschwatzt und ist ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt, so ist nichts zu fürchten, bis er wieder loskommt. Dann aber muss er in Obacht genommen und wieder eingefangen werden.« Der Jude nickte abermals. Der Rat war offenbar gut, nur war die Ausführung schwierig, da alle vier Gentlemen einen unüberwindlichen Widerwillen dagegen hegten, einem Polizeiamte nahe zu kommen. Sie blickten einander verlegen an, als die beiden jungen Damen eintraten, deren Bekanntschaft Oliver vor einigen Tagen gemacht hatte. Der Fall wurde ihnen vorgetragen und Fagin sprach seine Zuversicht aus, dass Beck den Auftrag übernehmen werde. Die junge Dame war zu wohlerzogen und zu feinfühlend, um einem Mitglied der Gesellschaft geradezu oder vielleicht gar mit Schärfe zu widersprechen oder eine Bitte abzuschlagen. Sie sagte daher keineswegs entschieden Nein, sondern begnügte sich mit der Versicherung, dass sie sich hängen lassen wollte, wenn sie es täte. Der Jude wendete sich an ihre fast prachtvoll gekleidete Freundin. »Gute Nancy, was sagst du?« »Dass ich mich schönstens hüten werde, also gebt euch nur weiter keine Mühe, Fagin.« »Wie soll ich das nehmen?« fiel Sykes grollend ein. »Just wie ich's gesagt habe, Bill«, entgegnete die Dame sehr ruhig. »Du bist aber eben die rechte Person dazu. Es kennt dich hier herum niemand. Und es tut auch gar nicht Not, dass mich wer kennenlernt, was ganz gegen meinen Wunsch wäre.« »Sie geht, Fagin«, sagte Sykes. »Nein, sie lässt's wohl bleiben«, eiferte Nancy. »Ja, ja, sie geht doch«, wiederholte Sykes. Und er hatte recht. Nancy ließ sich endlich durch Geschenke, Versprechungen und Drohungen bewegen. Auch hatte sie in der Tat weniger als ihre Freundin zu besorgen, mit einem ihrer zahlreichen Bekannten zusammenzutreffen, da sie erst seit ganz kurzer Zeit die entlegene, sehr anständige Vorstadt Radcliffe mit der Gegend von Field Lane vertauscht hatte. Der Jude staffierte sie aus seinen unerschöpflichen Vorräten so aus, wie es dem Zwecke am angemessensten erschien, und gab ihr einen Korb und einen Hausschlüssel in die Hand. »Ach, mein Bruder, mein armer, lieber, kleiner Bruder«, begann Nancy mit überströmenden Tränen und händeringend zu wehklagen. »Ach, was ist aus meinem Bruder geworden? Wo soll ich ihn finden? Oh, haben Sie Erbarmen, liebe Herren, und sagen Sie mir, was aus ihm geworden ist.« Ihre Zuhörer waren entzückt. Sie hielt inne, blinzelte lächelnd und bedeutungsvoll und verschwand. »Die Nancy ist eine gescheite Dirne«, sagte der Jude mit feierlichem, nachdenklichem Kopfnicken zu seinen beiden jungen Freunden, als wenn er sie mahnen wollte, das eben geschaute, glänzende Beispiel nachzuahmen. Sie ist eine Zierde ihres Geschlechts, stimmte Sykes sein Glas füllend und nachdrücklich auf den Tisch schlagend ein. Sie lebe hoch und möchten ihr alle gleich werden. Die vielgepriesene eilte unterdessen nach dem Polizeiamte, wo sie bald trotz ein wenig natürlicher Schüchternheit allein und ohne Beschützer die Straßen zu durchwandern, glücklich und ohne Gefährde ankam. Nach einigen misslungenen Versuchen wendete sie sich weinend und wehklagend an den Gefängniswärter, von welchem sie in Erfahrung brachte, dass Olivers Unschuld ans Licht gekommen und dass er von dem beraubten Herrn mit fortgenommen sei, der in der Gegend von Pentonville wohne, wohin zu fahren er den Kutscher angewiesen habe. Mit dieser Auskunft kehrte sie zum Juden zurück. Sobald sie ihren Bericht erstattet hatte, rief Bill Sykes hastig seinen Hund, stülpte den Hut auf den Kopf und entfernte sich, ohne sich Zeit zu der Formalität zu nehmen, der Gesellschaft einen guten Morgen zu wünschen. »Wir müssen ihn ausforschen. Er muss gefunden werden«, sagte der Jude in großer Aufregung. »Charlie, geh auf die Lauer, bis du etwas von ihm siehst oder hörst. Beste Nancy, ich muss ihn wiederhaben. Ich verlasse mich ganz auf dich und den Baldoberer. Da habt ihr Geld. Ich entferne mich heute Abend von hier. Ihr wisst, wo ich zu finden bin. Macht, dass ihr fortkommt. Ihr dürft keinen Augenblick länger hier bleiben.« Er stieß alle hinaus, verschloss die Tür hinter ihnen und steckte seine Kostbarkeiten zu sich. »Er hat nichts ausgeschwatzt auf der Polizei«, murmelte er. »Tut er's aber gegen die Leute, bei denen er sich jetzt aufhält, wir werden ihn wiederbekommen und wollen ihm schon stopfen den Mund.« Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. Juli 2024.